Kundgabe 4720. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.08.1949. Schild des Glaubens. Vertrauen. Gottes Schutz. Ich gebe euch gute Gabe, und im Erkennen dessen sollet ihr fröhlich sein. Was kann euch die Welt wohl schaden, wenn ich als Schild vor euch stehe und nichts an euch herankommen lasse? Also stellet euch nur hinter das Schild des Glaubens, und ihr werdet gefeit sein gegen alle Angriffe derer, die euch nicht wohlwollen. Ich stehe euch immer zur Seite, bereit, euch jeden Augenblick zu schützen, so ihr in Gefahr seid. Und dieser Glaube muss so überzeugt in euch sein, dass ihr jede Angst und Not damit bannet. Ich bin euch gegenwärtig und ich halte euch, dass ihr euch nicht verfanget im Gestrüpp, dass die vielen Widerstände in der Welt für euch sind und denen ihr zu erliegen fürchtet. Richtet nur den Blick nach oben und rufet mich in Gedanken. Dann geht ihr niemals euren Weg allein, sondern immer in meiner Begleitung, so dass ihr also sorglos wandeln könnet bis an euer Lebensende. Wohl wird die Welt euch noch arg zusetzen, doch dies darf euch nicht ängstlich machen, denn ich bin stärker als die Welt. Und so die Welt euch bedränget, ich aber euren Frieden will, wird sie nichts wider euch ausrichten können. Darum seid fröhlich und heiter und verachtet die Welt, das heißt, beachtet sie nicht und was aus ihr kommt. Mein Reich wird euch entschädigen für das, was euch die irdische Welt versagt. Und in meinem Reich zu weilen ist wahrlich begehrenswert, denn es enttäuschet euch nicht. Ich bin ein Herr auch dieser irdischen Welt. Und ich ordne auch euer diesirdisches Leben. Doch diese Sorge sollet ihr ganz allein mir überlassen und euch nicht auch damit belasten, weil die Sorge um euer Seelenheil weit wichtiger ist und diese ihr allein beheben müsset. Das irdische Leben kann ich regeln für euch, das geistige Leben aber müsset ihr selbst euch gestalten nach eurem Willen. Und auf dass ihr durch nichts gehindert werdet, in eurer Seelenarbeit übernehme ich für euch die Sorge um den Körper und wessen er bedarf zur Erhaltung und Erfüllung seiner Erdenaufgabe. Und so ich euch diese Verheißung gebe, könnet ihr euch wahrlich mir überlassen. Es wird euch nur alles zum Heil gereichen, was über euch kommt. Und so verlange ich denn nun volles Vertrauen auf meinen Beistand. Und es wird euch geholfen werden, was es auch sei, das euch Sorge macht. Denn mir ist kein Ding unmöglich, und alle Fäden in der Unendlichkeit lenke ich nach meinem Willen, in Weisheit und übergroßer Liebe, immer zum Besten meiner Geschöpfe, denen ich ein seliges Los bereiten will, auf ewig. Amen.